Hast du heute schon mal nachgeschaut und deinen Augen nicht getraut? Ich hab geschrieben, was ich fühl in meiner Mail. Ich weiß, es klingt ganz schön verrückt, doch für mich gibt's jetzt kein Zurück, denn es ist Liebe auf den ersten Klick. Begegnet und für mich war alles klar, sonnenklar, so wunderbar, wie der Sommer einmal früher war. Doch um mein Haar wären wir als cooles Paar jetzt nicht so nah, so nah, wie wir sind, nämlich vollkommen unschlagbar, unbesiegbar, erste Sahne, super stark und voller Kraft. Denn deine Firewall war ziemlich rough, doch sorry, ich bin tough. Das Passwort für dein Herz hab ich gerafft und geknackt, ganz schön vertrackt. Doch das zu sagen ist nicht leicht. Und wenn dich meine Mail erreicht, dann geh ich voll ins Risiko. Aber das passt schon so. Im Herz der virtuellen Welt liegt für dich eine Liebesmail. Ich hab geschrieben, was ich fühl und noch viel mehr. Und noch viel mehr. Im Herz der virtuellen Welt können wir tun, was uns gefällt. Ich schreib zurück an dich, ich mag dich auch so sehr. Ich mag dich auch so sehr. Ich bin dir begegnet und für mich war es erst ein Spiel, ein Game mit Bonus, im Safety-Modus, wo du's schon ehrlich meintest, dich mit mir vereintest, durch die Netze gleitest, alle Battles vorbereitest. Gefühle surfen ohne Reue, doch die Treue war nicht am Start. Ich weiß, das klingt knallhart, dir das zu sagen, würde ich niemals wagen. Doch mit meiner Mail bist du ganz nah bei mir und du weißt, ich bin bei dir. Doch das zu sagen ist nicht leicht. Und wenn dich diese Mail erreicht, weißt du jetzt, was ich für dich spür. Ich halt zu dir und ich zu dir. Im Herz der virtuellen Welt liegt für dich eine Liebesmail. Ich hab geschrieben, was ich fühl und noch viel mehr. Noch viel mehr. Im Herz der virtuellen Welt können wir tun, was uns gefällt. Ich schreib zurück an dich, ich mag dich auch so sehr. Wir teilen jedes Geheimnis und wir vertrauen uns einfach blind. Wir würden alles füreinander geben, weil wir für immer Freunde sind. Im Herz der virtuellen Welt gibt es nur eins, was wirklich zählt. Ich hab geschrieben, was ich will und noch viel mehr. Noch viel mehr. Im Herz der virtuellen Welt liegt für dich meine Liebesmail. Ich hab geschrieben, was ich fühl und noch viel mehr. Im Herz der virtuellen Welt können wir tun, was uns gefällt. Ich schreib zurück an dich, ich mag dich auch so sehr. Ich mag dich auch so sehr. Im Herz der virtuellen Welt liegt für dich meine Liebesmail. Ich hab geschrieben, was ich fühl und noch viel mehr. Im Herz der virtuellen Welt können wir tun, was uns gefällt. Ich schreib zurück an dich, ich mag dich auch so sehr.